Magen knurrt, der Kühlschrank leer. In der Speisekammer ist nichts mehr. Holt man sich was von der Tanke, vom Italiener oder Pommes-Schranke. Der ganze Brei schmeckt einerlei, drum sag ich jetzt nein, danke. Ich gehe nicht zum Koreaner, Afrikaner, Franziskaner. Auch bei meinem Leib Chinesen bin ich seither nicht gewesen. Burritos, Tacos, Laps und Kaus kommt mir an den Ohren raus. Schickimicki, Delikatessen sollen die Bitchen selber essen. Abends matt nachts beim Norweger ist ein echter Straßenfeger. Klippfisk, Rackfisk, Lutefisk bestell ich mir, no fun, no risk. Seither lässt mich Pizza kalt, Hausmannskost und Wienerwald. Pultost ist ein reifer Käse, Gammelost ein alter Käse. Beides riecht nicht eben frisch, kommst zu Kjöttkake auf den Mittagstisch. Ich gehe nicht zum Koreaner, Afrikaner, Franziskaner. Auch bei meinem Leib Chinesen bin ich seither nicht gewesen. Burritos, Tacos, Laps und Kaus kommt mir an den Ohren raus. Schickimicki, Delikatessen sollen die Bitchen selber essen. Abends matt nachts beim Norweger ist ein echter Straßenfeger. Klippfisk, Rackfisk, Lutefisk bestell ich mir, no fun, no risk. Norwegisch ist mein Leibgericht und liest sich obendrein wie ein Gedicht. Schafskopf geräuchert, smaler Hovo und es gibt Pinnekjøtt und Farikal, Geitoast und ein Rommegrøt, danach ein Aquavit auf jeden Fall. Ich gehe nicht zum Koreaner, Afrikaner, Franziskaner, auch bei meinem Leib Chinesen bin ich seither nicht gewesen. Burritos, Tacos, Laps und Kaus kommt mir an den Ohren raus. Schickimicki, Delikatessen sollen die Bitchen selber essen. Abends matt nachts beim Norweger ist ein echter Straßenfeger. Klippfisk, Rackfisk, Lutefisk bestell ich mir, no fun, no risk. Abends matt nachts beim Norweger ist ein echter Straßenfeger. Klippfisk, Rackfisk, Lutefisk bestell ich mir, no fun, no risk.